klar, ihr Lieben, ich grüße euch herzlich zu einer neuen Domian-Woche. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht ganz offene Sendung für alle eure Themen. Meine Telefonnummer, unter der ihr mich hier erreichen könnt in der Sendung live, 0180 5678 111. Und wenn ihr mir faxen wollt, dann bitte unter 0180 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht, das ist die Maike und die ist 25. Ja, hallo Domian. Maike, hast du ein schönes Wochenende gehabt? Ja, doch. Es war super geil draußen, ne? Ja. Ist es ja immer noch. Doch. Ich glaube, du willst gar nicht mit mir über das Wetter reden. Nee. Über was denn sonst? Ja, ich denke, mein Freund hat ein Problem. Dein Freund hat ein Problem? Ja. Was denkst und du denn? Ja. Ich mag das gar nicht so sagen, aber... Sag's doch einfach, mir nur so. Ja, toll, dir nur so. Ja. Naja, also wenn man halt mit dem weggeht, egal ob es im Park ist oder so, aber wenn der halt irgendwelche Tiere sieht, die da halt, sag ich mal, Liebe machen, dann überkommt's ihm. Was heißt das? Na, was heißt das? Ja, also, was macht er denn dann? Naja, dann wird der halt scharf, sag ich mal so, und... Auf dich? Ja. Ja. Also er sieht, wir stellen es uns vor, er sieht zwei kleine, süße Häschen, die miteinander, wie sagt man bei Hasen, rammeln, ne? Ja. Ne? So sagt man ja, ganz ja, sauber, ja. Ne? So, und dann fasst er dich an und es soll direkt dann mit euch auch zur Sache gehen. Genau, ja. Genau so ist das. Und ich denke, das geht irgendwie zu weit, weil, ich meine, man kann nicht auf Kommando. Nein, natürlich nicht. Und, ja, ich habe da halt schon mit meiner Freundin drüber gesprochen, aber irgendwie konnte die mir auch nicht helfen. Die hat mir dann halt eine Telefonnummer gegeben. Maike, aber so oft sieht man doch auch nicht Tiere beim Liebesspiel. Ich sehe das vielleicht einmal im Jahr. Siehst du oder seht ihr das so oft? Ja. Wo wohnt ihr denn? Wir gehen halt... Wir wohnt ja auf dem Land irgendwo? Ja. Ach so. Wir gehen halt ziemlich auf Angeln. Da sind im Augenblick ziemlich viele Frösche. Ach, die... Sag ich mal so. Ich habe noch nie Frösche poppen sehen. Wie machen die das denn? Naja, halt übereinander. Ja, jetzt aber mal im Ernst. Also dann fängt, das ist ernst. Ja, ja, das ist, natürlich, ja. Und dann fängt er an, dich zu begrapschen, oder wie? Naja, er fängt halt langsam an und dann, naja, ich sehe halt vorher diese Frösche und dann denke ich, naja, jetzt geht's schon wieder los und dann fängt er langsam an und naja, und dann muss er halt losgehen. Wie weit geht es denn dann? Ja, ja, ziemlich weit halt, bis zum Schluss, sag bis ich zum mal Schluss. So, ne? Aber die Situation ist ja nun nicht immer so da, dass ihr das dann da auch machen könnt. Nee, also letztens waren wir im Tierpark. Ja, zum Beispiel, ja. Und, naja, dann haben wir halt zwei Ziegen gesehen. Ja. Und dann wollte er halt auch und habe ich gesagt, also jetzt ist aber Schluss und dann, naja, bis wir am Auto waren. Also und dann muss es einfach losgehen. So lange hat er das noch ausgehalten, bis zum Auto. Ja, sag ich mal so. Geht bloß nie in den Zoo. In die Nähe des Affengeheges. Ne, weil da kann man so einiges auch schon sehen. Das wird dein Freund gar nicht aushalten. Nee, also das glaube ich auch nicht. Das haben wir zum Glück jetzt vermieden, ne? Sag ich mal so, ne? Hat das denn schon zu ernstlichen Differenzen zwischen euch beiden geführt? Wirklich? Doch. Ja. Ich bin erst ein halbes Jahr mit ihm zusammen, aber ich denke, also ihm ist irgendwie nicht zu helfen. Also er fühlt sich dann inspiriert dadurch, ne? Ja. Hat er sich denn darüber ernsthaft mit dir auch schon mal auseinandergesetzt? Hat er das ja. Mal, ja. Und wie erklärt er das? Erklärt er das, dass er dann so außer Rand und Band gerät? Also er weiß es selber auch nicht. Mhm. Er hatte mir nur halt gesagt, dass er da irgendwie fasziniert von ist. Mhm. Und naja, wenn er halt diese Tiere sieht, dann halt das auch gerne machen würde. Ich weiß nicht, ob er sich da sehr gerne selber als Tier sieht oder was. Ich weiß das nicht. Ja, das weiß ich natürlich jetzt auch nicht. Also, da ist natürlich das gute Rat sehr teuer, ne, Maike? Ja, also das finde ich allerdings auch. Ja. Ich meine, ganz, ganz klar ausgedrückt, er kann dich da ja nicht zu zwingen, ne? Also doch, so manches Mal tut er das. Tut er das, aber das ist nicht sehr, sehr nett von ihm. Also es ist nicht sehr nett, ich finde das schon ziemlich fiese. Mhm. Also da musst du dann schon deine Linie ziehen, ne? Wenn der junge Mann so gestrickt ist. Du musst einfach, die beste Lösung ist natürlich, du musst kopulierende Tiere vermeiden. Ja, aber wie soll man das machen? Ich meine, die sieht man überall. Ja, indem ob man, Pferde, ob Kühe, ob irgendwas. Ja, aber zum Beispiel eben nicht in den Tierpark oder geht nicht in den Zoo oder vielleicht auch gerade nicht am Weiher vorbei, wo gerade die Frösche zugange sind. Ja, aber wo... Geh doch mit ihm mal schön in eine Stadt, geh bummeln, wo viele Leute sind, auf Asphalt und sowas. Oder an der Autobahn spazieren. Ja, aber auch dann sind Leute, die sich lieben, auch da. Ja. Ich meine, selbst das hört ihn an. Ich glaube, dieses Problem ist jetzt hier nicht lösbar, Maike. Nee, das glaube ich auch nicht. Also ich glaube, der einzige kluge Rat ist, dass du immer Ja sagst, wenn du willst und Nein, klar Nein sagst, wenn du nicht willst. Und wenn er das nicht akzeptiert, ist es sein Problem. Ja, vielleicht könntest du mich nochmal mit der Psychologin verbinden. Ja, das können wir gleich noch arrangieren. Vielleicht hat die Elke ist heute Nacht da. Vielleicht hat die noch einen Tipp für dich. Ja, das wäre nett. Also ich meine, irgendwie muss man da ja mal eine Lösung finden. Ja, also ich denke auch. Da muss jetzt eine Fachfrau ran. Da bin ich halt eine Fachfrau dran. Ja, da muss ich das jetzt, ne? Wäre wirklich gucken nett, ja. Tschüss, Maike. Ja, danke, mit dir zu sprechen. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Franz, 55. Franz. Ja, hallo. Ja, Franz. Guten Morgen. Morgen. Ja. Du hast mich angerufen. Ja. Warum? War ja mal vor ein paar Tagen so eine Sendung Sex mit Pannen. Sex mit Pannen, ja. Und ja, da ist mir so eine Panne auch wieder eingefallen. Aha. Aber ja, in einer nicht, dann nicht mehr so erfreulichen Serie war. Mhm. Das ist also etwa 20 Jahre her. Mhm. Vom Datum her, jetzt, wir waren also... Tanz in den Mai, meine Frau und ich, damals war ich noch verheiratet. Mhm. Und ach ja, war ganz lustig, wir haben auch einiges an Bohle getrunken gehabt, ich glaube meine Frau einiges mehr als ich. Kam also nach Hause ziemlich beschwingt und ja, haben uns da geliebt. Mhm. War also sehr gut eigentlich und wir haben also, was wir eigentlich immer gerne machten, blieben also so lange zusammen, bis man halt so, ja, bis es abgeklungen war, man dann zwangsläufig auseinanderrutschte. Und ja, wir haben es also in der bekannt beliebten von hinten Stellung gemacht und ja, waren also beide ganz gut fertig geworden und auf einmal kriegt sich also so ein Kribbeln mit. Ja, und dann wurde ich nass. Wurdest du nass? Dann wurde ich nass, ja, weil nämlich meine Frau einfach laufen ließ. Mhm. Urinierte? Urinierte, im Bett. Mhm. Und ja, es irgendwie war ein sehr intensives Gefühl und machte mich also auch wieder scharf. Aha. Und sie wohl auch. Mhm. Und wir haben also dann gleich nochmal angefangen. Mhm. Naja, gut, ich kam also nicht mehr zum Höhepunkt, meine Frau schon. Mhm. Ja, und dann wurde es natürlich kalt und fing an zu riechen und naja, war da nicht mehr so schön. Unappetitlich. Unappetitlich, ja. Das war die Panne? Ja. Oder gibt es jetzt eine Steigerung? Ja, das war die Panne. Ja. Was dann dazu kam, meine Frau hat das also wohl ziemlich angemacht. Ach so. Mehr als mich. Und sie hat das jetzt dann zur Regel werden lassen? Ja, die hat das also öfter gemacht. Wie lange hat sich das dann hingezogen? Und mir gefiel das also da nicht mehr so gut. Ja, das ging dann also so, also beim zweiten Mal war mir klar, also das erste Mal war wohl wirklich, dass das einfach... Wie oft hat sie es denn gemacht? Die Kontrolle fehlte, ja, das passierte immer wieder mal. Mhm. Und dann aber wohl mit Absicht von ihr. Hast du irgendwann gesagt, ich stehe nicht drauf, lass es sein? Ja, mir gefiel das also nicht mehr. Ja. Und hat sie sich denn danach gerichtet? Vor allem dieses hinterher, ich musste immer damit rechnen, dass es wieder machte. Ja, hat sie es denn irgendwann nicht mehr gemacht? Doch, eigentlich immer, bis ich keinen Bock mehr hatte. Wie ging die Sache denn aus? Habt ihr euch getrennt? Deshalb? Ja, es ging also wirklich dann so weit, dass wir uns halt mehr und mehr gestritten haben, dass ich also auch teilweise wirklich Potenzprobleme kriegte. Und ja, das war also so ein Auslöser, dass die Ehe halt dann in die... Ist das wahr? Das war der Hauptauslöser oder ein Auslöser? Weil sie also wirklich, ich wurde halt einfach misstrauisch, weil es mir wirklich nicht mehr gefiel. Also im wahrsten Sinne, das war dann wirklich Sex mit Pannen, ne? Das ist die große Panne, die dann dazu geführt hat, dass eure Ehe auseinandergegangen ist. Und dazu kommt also noch, dass ich eigentlich meine Frau damals auch sehr gerne mit der Zunge befriedigt habe. Mhm. Und da musste ich ja dann auch damit rechnen. Ja, sehr, sehr unappetitlich. Das ist auch mal passiert und das... Wir vertiefen das jetzt nicht mehr, Frank. Wir haben es alle kapiert. Ja. Zum Thema Sex mit Pannen. Ein Nachklapp war das von Frank, 55 Jahre. Danke für den Anruf. Bitte. Tschüss, Frank. Rita. Rita. 43. Rita. Ja, hallo. Hallo, Rita. Aber muss ich jetzt erstmal hier... Du musst alles schön leise drehen. Auf Null. Auf Null. Und du auf 100. Oh, jetzt höre ich dich. Ja. Und sehe dich im Fernsehen. Ja, so muss das sein. Ist das okay? Das ist wunderbar, genau. Rita. Oh, ich sehe dich mit deinem Kopfhörern und sehe deine Stimmen. Na gut, ob du ja oder nein sagst. Genau. Was ist das Thema? Ja, also es geht darum, ich habe ein Problem, mein Mann, also ich schätze mal, er betrügt mich. Mhm. Gehe ich einfach mal von aus. Wie kommst du auf den Verdacht? Ja, einfach so, weil ich bin eine super tolle, gehe ich einfach mal wieder von aus, super tolle Frau und er ist ein sehr korpulenter Mann und hat also kein Bedürfnis mehr. Ne? Was mache ich denn jetzt da? Jetzt verstehe ich, du bist eine super tolle Frau. Ja. Und er ist sehr korpulent. Ja. Und du hast deshalb kein Bedürfnis mit ihm zu schlafen, oder was? Nee, umgekehrt. Er hat... Und das wundert mich. Obwohl du eine super tolle Frau bist, hat er kein Bedürfnis, mit dir zu schlafen. Und darum kommt der Verdacht auf. Ja. Das hat aber jetzt mit seiner Korpulenz nichts zu tun. Nein, das hast du jetzt einfach mal so gesagt, als Info. Ich denke mal, du weißt ja auch, bei uns haben die Grenzen aufgemacht. Ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt. Da sind ja nun viele Ehen auseinandergegangen. Was meinst du, die Grenzen aufgemacht? Ja, wir wohnen ja so ziemlich an... In Ostdeutschland, oder was meinst ja, du? Ja, mhm, ja. So, aber du hast keine Indizien, dass du denkst... Nur den Verdacht. Also es gab keinen Parfüm. Ich habe auch nicht den Mann, der das wirklich, wo man denken müsste, ja, da ist was. Mhm. Na? Nur das Problem ist, weil ich nun, ich könnte mit, naja, nicht mit jedem, aber einfach so und ich sag, weißt du, wenn das so weitergeht, irgendwo muss ich auch mal gucken, ne? Also du brauchtest letztendlich nur mit dem Finger zu schnippen und ja. Du hättest die Männer. Seit wann habt ihr denn keinen Sex mehr, ihr beiden? Naja, was heißt Sex? Das, was nötig ist, macht man halt, ne? Wir also. Hatten doch Muttertag. Am Muttertag. Sehr schön, ne? Frühstück und Mittagessen, alles eingeladen und so. Das sind alles so Dinge. Es ist nett. Also ihr hattet am Muttertag Sex, oder wie habe ich das jetzt verstanden? Nein. Nein, das nicht. Die Gestik, die eigentlich sein muss, ne? Also meine Frage war jetzt im ganzen Ernst, wie das Sexualleben aussieht. Liegt das vollkommen brach, oder gibt es ab und zu doch noch mal was? Ab und zu, ja. Mhm. Und das finde ich also schlimm, ne? Mhm. In meinem Alter habe ich da also mehr Bedürfnisse. Mhm. Aber du guckst schon auf den nächsten Anruf, wa? Und du bist eine aufmerksame Beobachterin, ich gucke gar nicht auf den nächsten Anruf. Ich frage mich nur. Ich bin überrascht, dass ich überhaupt mit dir reden kann. Ja, ich frage mich nur gerade, wenn es keine richtigen Indizien gibt, ne? Ist es natürlich. Kann man das ja gar nicht so sagen, ob er eine Freundin hat. Ich kann ihm jetzt da nicht irgendwas vorwerfen. Da liegt einfach ein Problem. Ja, ein Problem zwischen euch beiden, ne? Aber. Und er ist kein Typ, wo eine Frau drauf zugeht und sagt, hier, hallo, Typ, ich mag dich, ne? Mhm. Das ist ein Partnerschaftsproblem zwischen euch beiden. Ja. Glaube ich. Denke ich mal. Denn und wenn ich mit ihm gehe und stehe hinter ihm, dann fragen sie, wo ist deine Frau? Ne? Mm. Wieso, hier ist sie doch. Mm. Und dann komme ich halt gerade mal schnell davor. Ne? Weißt du, was wir machen? Ich glaube, das wird eine längere und kompliziertere Sache. Ich würde dich gerne bitten, dass du gleich mit meiner Psychologin ein paar Worte sprichst. Ehrlich? Ja, finde ich angemessen. So schlimm? Nein, das sprengt den Zeitraum unseres Interviews. Ich glaube, das ist wahrscheinlich eine wirklich diffizile Eheproblematik bei euch. Möchtest du von Elke angerufen werden, dann arrangieren wir das gleich. Ja, muss ich da jetzt irgendwas... Du musst einfach nur auflegen und warten, bis die Elke dich gleich anruft. Ja. Sollen wir es so machen? Nichts schreiben, nichts... Gar nichts schreiben, einfach nur warten und dann geht's los. Oh, super. Liebe Rita, viel Glück und alles Gute. Domio, ich bedanke mich. Tschüss. Ciao. Tschüss. Hat sie Domio gesagt? Domio? Ingrid, 57. Ja, hallo, Domio. Ich fand das alles ein bisschen sehr blöd. Und ich gucke sehr häufig deine Sendung. Ja. Ich bin auch noch eine junge Mutter von einem 25-jährigen Sohn und ich stehe noch mitten im Saft des Lebens. Das glaube ich, ja. Ja, bitte, Domian. Und ich sehe dich jetzt halt einfach und ich höre dich nur über Telefon. Ja. Und ich bin einfach mal irgendwann froh, wie oft habe ich versucht, zum Thema irgendwann mal was zu sagen. Mhm. Aber ich möchte dich nicht Domian nennen. Ist dir das so genehm? Das ist oder ist es dir nicht lieber, dass du Jürgen nein, hast? Nein, es ist mir genehm, aber es ist absolut in Ordnung, auch wenn du Jürgen sagst. Ich will Jürgen sagen. Dann sag Jürgen, ist es gar das so, finde ich auch sehr schön, ja. Jürgen, und ich habe gerade in der Redaktion, und ich war überhaupt ganz verblüfft, dass ich überhaupt rankam, ich kam von einer ganz alten, betüttelten Dame, die ja jetzt nicht weiß, was sie gleich tut. Ja. Und ich gehe hier bei uns hier so vorbei und ich komme aus Düsseldorf, mhm, und deren Dorf ist also ein sehr gutes, zur Altstadt nahe, 15 Minuten zu laufen. Mhm. Da liegen da in diesem Häuschen belichtet an der Straßenmanage und sind da am Bumsen. Und da habe ich nur so bei mir gedacht, nicht mit meinen 57 Jahren, Domian. Aber ich habe gedacht, das kann es nicht gewesen sein. Ich war sowas von entsetzt, bin im Moment stehen geblieben, dann hörte er wohl irgendwie auf und dann bin ich mit meiner kleinen Pudelhündin weitergelaufen, ja. Also man konnte richtig in das Zimmer reinschauen. Also ja, nicht Zimmer, Straßenbahnhaltestelle, hell erleuchtet dieses Volk. Also weißt du, Domi, ja, ich verstehe, ja. Ich meine, wir hören ja sehr viele und ich gucke dir ja sehr, sehr oft zu. Auch mein Sohn schaltet sich immer über Radio zu. Vielleicht hört er selbst, dass es seine Mutter jetzt hört. Also es war wirklich in diesem Häuschen der Straßenbahn. In dem Häuschen auf dieser Bank. Also Domian, so, erzähl mal weiter, jetzt standst du da und hast die gesehen. Ich bin auf der anderen Seite, das Häuschen ist gegenüber. Ich komme auf meiner Seite hier, wo ich nach Hause und bleib. Ich denke, was machen die da? Ich gucke mir das so an. Ich denke, das kann es doch wohl nicht gewesen was, sein. Was ist dann passiert, als der mitbekommen hat, dass du sie da siehst? Da hat er ihr irgendwas übergelegt. Waren die ganz ausgezogen? Ja, sie ja. Aber er war noch voll in Dienst, nicht? Und dann habe ich mir das also nochmal geguckt. Also wie gesagt, ich bin nicht von gestern. Ich bin zwar Jahre 41, Domian. Aber so, aber ich muss ganz ehrlich, das hat mich dermaßen verblüfft, weil ich höre hier in deiner Sendung Klamotten. Ich werde diesen Mann nie vergessen, der sich da an jedem Wochenende wie viel Kilo gehacktes holt und auf diesem Dingen rum. Diese also Geschichte haben wir alle gerne noch in Erinnerung. Jetzt sag mir, wie es weiterging. Bist du weitergegangen? Gab es eine Auseinandersetzung? Da war ich auch fast zu Hause und da hatte ich wieder einen Baum dazwischen. Da habe ich gedacht, mein Gott, nochmal, was soll das alles jetzt hier? Soll ich wieder zurückgehen? Soll ich mir das noch weiter begucken? Mein Gott, nochmal, das war so nicht mehr mein Ding, nicht? In meinem Alter auch nicht. Also, es ging dann weiter. Du bist... Ich denke, ja, das ist ja weitergelaufen. Es waren auch keine anderen Leute hier auf der Straße. Trotzdem hat es dich ein bisschen geärgert. Dass mich das geärgert hat. Aber du hast Anstoß angenommen, das muss ja auch nicht sein. Also so in der Öffentlichkeit muss man das ja nur wirklich auch das nicht machen. Das ist richtig ein Anstoß auf alle Fälle, dass diese Leute überhaupt den Nerv haben, in dieser Form in einem beleuchteten Häuschen der Straßenbahn, und wir gehören zur Innenstadt Düsseldorf. Ja, die hätten ja in einen Busch gehen können, ne? Irgendwie. Ja, das soll mir doch scheißegal sein, wo auch dann auch immer. Also aber Ingrid. Mein Gott. Du hast jetzt hier deinen Ärger Luft gemacht. Ja, das habe ich wirklich gemacht. Das ist auch ich wollte schon lange mal meinen Ärger irgendwo das, loswerden. Das ist auch richtig dir. So und dafür ist die Sendung ja auch unter anderem da. Das ist doch wohl okay so, nicht? Alles Gute. Domian, ich bedanke mich und ich versuche es immer mal wieder, wenn mir ein Thema mal schwer merkt, aber meistens komme ich nicht durch. Na, wir werden aber das sehen. Ist mir gerade heute passiert und gerade heute habe ich auch das Glück gehabt, mit dir einfach mal zu sprechen. Na wunderbar. Ingrid. Ich wünsche dir weiterhin eine ganz, ganz tolle Sendung. Dankeschön, alles Gute. Die ist eigentlich super. Tschüss. Die Mama, mein Sohn ist auch. Tschüss. Tschüss. Jetzt ist Jürgen dran und Jürgen ist 20. Jürgen? Hallo? Tote Leitung? Nicht? Ach, Julia. Ich habe mich verdrückt hier. Julia, 31. Hallo. Julia. Ja, seit kurzem. Hallo, Julia. Hallo. Ja, ich habe mir überlegt, ich habe mir um 12 Uhr überlegt. Verstehst du mich? Was? Ja, ich verstehe dich gut. Ja, ja. Ja? Was ist, ja? Du bist hier alt, 31? Hallo? Jetzt haben wir hier ein bisschen Probleme. Julia, dann nehmen wir den Jürgen. Doch, Jürgen ist 20. Hi. Hallo. Hi. Ist das Ding das flotter? Ja, ich wurde irgendwie zu spät angerufen. Ja, irgendwie haben wir ein kleines Problem hier. Egal, jetzt haben wir dich. Das ist wichtig. Ganz genau. Ja. Ich habe ein Problem. Ja. Und zwar, ja, man hört plötzlich sofort meine Stimme. Deine Stimme? Ja. Was ist los? Also, es kommt irgendwie auf Tageszeiten an, ja. Es ist wirklich total komisch. Morgens, wenn ich aufstehe, wenn ich gute Laune habe, ich habe eine ziemlich hohe Stimme. Und dann passiert auch schon mal, dass irgendwie in unsere Redaktion irgendwie ein Fax reinkommt, wo drauf steht an Frau Beckschäfer. Ja. So heißt sie mit Nachnamen. Ja, das hört sich jetzt nicht so schlimm an. Aber nein, ich will dein Problem gar nicht runterspielen, aber die Stimme kommt mir gar nicht so hoch vor. Also ich meine, ich habe auch schon mal bei euch Spaß 030 angerufen, diese tollen Reklamen. Und also wenn ich mich jetzt anstrenge, könnte ich mir dich als Frau vorstellen, rein stimmlich. Aber nicht unbedingt. Ehrlich nicht. Also ist das echt ein Problem? Dann sag mir mal, was es sonst noch für Reaktionen gibt, wenn du mit Leuten redest vielleicht oder telefonierst. Also ganz oft, ich meine, es ist so, dass ich generell irgendwie unterentwickelt bin für 20 Jahre. Das ist auf jeden Fall so. Mhm. Das sieht man schon, wenn man mich sieht. Und dann geht man sofort auf einen zu und sagt sie, sondern gleich du. Mhm. Ja gut, das ist natürlich dann auch nicht so ganz schön. Also ich werde ja noch nicht mal für 16 gehalten. Ich war letztens im Restaurant, ja. Ja, kriegst kein Bier oder was? Hab gesagt, ich möchte gerne ein Bier haben. Da hat mich die Kellnerin gefragt, ja, möchtest du das? Ja, und dann habe ich gesagt, ja, natürlich will ich das. Dann hat sie gesagt, dann zeig mir dein Personalausweis. Das ist irgendwann nicht mehr zum Lachen, ne? Nee, irgendwann hat man es echt satt. Du kommst wahrscheinlich dann auch kaum in Diskotheken rein, ne? Ja, da gehe ich eh nicht so gerne rein, ne? Jetzt würde ich dich gerne hier sitzen sehen, hier vor mir sehen. Dann könnte ich das richtig beurteilen, ob die Leute ordentlich urteilen oder ob die alle ob die falsch liegen. Also ich bin ein schwulen Typ. Du bist ein schwulen Typ? Ja, wohl schon. Was heißt das denn jetzt? Also das passt da auch noch zu. Dadurch, dass ich so jung bin und irgendwie auch... Machen die Schwulen dich alle an, oder was? Sunnyboy-mäßig aussehe, ja. Passiert mir schon öfters, wenn mal einer seine Visitenkarte gibt und solche Sachen. Ja. Es kommt alles so zusammen. Also Jürgen... Also mit der Stimme, ich finde es wirklich, das haben dir wahrscheinlich auch schon andere Leute gesagt. Ja, das haben mir echt schon total viele gesagt. Also es kommt. Ich glaube, es liegt aber wahrscheinlich auch an den ganzen anderen Sachen, dass du für so jung gehalten wirst und eben so jung wirkst. Ja, aber am Telefon. Ja, am Telefon, ja, klar. Frau Beckschäfer. Frau Beckschäfer. Gehen Sie mal einen Kaffee kochen, das ist ein beliebter Witz. Ja, also du kannst ja mal vielleicht trainieren, die Stimme ein bisschen runterzufahren. Das kann man, so ein klein bisschen. Ja, dann müsste ich ein bisschen... Versuch mal, ein bisschen tiefer zu sprechen. Sag mal, hallo Domian, wie geht's dir denn so? Ja, hallo Domian, wie geht's dir denn so? es geht, klar geht's, aber ich meine, auf Dauer ist es auch doof. Ja, klar, auf Dauer ist es doof. Und ich habe mir einfach die Frage gestellt, ob man da nicht irgendwie mit männlichen Hormonen oder sowas... Nee, hat. Um Gottes Willen, lass es sein. So schlimm ist es noch nicht. Wirklich nicht. Dann leb einfach damit, dass ab und zu irgendwelche Leute zu dir Frau Beckschäfer oder wie auch immer sagen, vergiss es. Das, ja, aber wie lange dann noch mehr? Ja... Das wird schon noch kommen, dass du ein bisschen älter aussiehst und dann löst sich das auf. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, Radio zu machen, das ist ja lange her, da hat mein Chef damals zu mir gesagt, also wenn man aufgeregt ist, ist die Stimme eh immer ein bisschen höher. Achte mal drauf, das ist immer so in irgendwelchen Situationen, wo man aufgeregt ist. Und da hat er gesagt, versuchen Sie die Stimme eine Stufe, wenn Sie im Radio sprechen, eine Stufe tiefer zu legen. Das klingt für Ihre Ohren ziemlich blöd, aber es klingt im Radio gut. Und das war ein guter Tipp. Vielleicht solltest du das auch einfach mal versuchen, bewusst ein ganz, ganz kleines bisschen tiefer zu sprechen und irgendwann gewöhnst du dich dran und dann ist das Problem zu einem Problemchen geworden vielleicht. Ja, vielleicht entwickle ich mich ja nochmal irgendwie weiter. Wäre ja mal nicht schlecht. Aber bloß keine Hormone, Mensch, Jürgen. Ich finde deine Stimme ganz sympathisch. Ja, gut. Das hilft ja auch nicht viel weiter, ne, wenn ich die sympathisch finde. Nee, klar nicht. Meine weibliche Stimmen sind auch sympathisch. Also Jürgen, ich finde es nicht so schlimm. Keine Hormone und ein bisschen runterfahren und dann gucken wir. Jo. Alles Gute. Okay, bis dann. Tschüss. Ne? Ciao. Tschüss. So. Was machen wir jetzt? Jetzt haben wir ein Problem. Ich hätte gerne Leitung 8. Leitung 8 haben wir. Uwe, 35. Hallo. Hallo. Hi. Ja, was soll ich dir sagen? Das weiß ich nicht. Ich habe gerade eben erfahren, dass meine Freundin mich betrügt. Ich meine, vorher wusste ich es nicht. Sie hat einen Freund vorher gehabt, einen Iraker aus, ist ja egal wo weg. Sie hatte mir 2 Monate zuvor gesagt, dass sie Schluss gemacht hätte. Mhm. Wie, seit wann? Du sagst, seit heute hast du den Eindruck, dass sie dich betrügt. Was ist denn heute nun rausgekommen? Oder was? Ja, dann ist eine Geschichte, die muss ich erzählen. Und so. Und zwar wollten wir eine Dokumentation machen. Ich hatte eine Videokamera bei ihr aufgebaut. Mhm. Nein, anders. Ich bin zu ihr hingefahren, habe gesehen, dass sie jemand umarmt hat am Küchenfenster. Mhm. Fand ich ja nicht schlimm. Mhm. Bin allerdings extrem eifersüchtig durch diese Sache, die vorher gelaufen ist. Mhm. Oh, scheiße. Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Ja, sag jetzt mal irgendwie. Ja, wie gesagt, die Videokamera aufgebaut. Mhm. Bin extrem eifersüchtig. Habe gesagt, so, ich muss nach Hause, ich muss den PC richten. Habe dann, bin nicht nach Hause gefahren, habe 3, 4, 5 Stunden vor der Haustür gewartet. Nur weil du gesehen hast, dass sie da irgendjemand umarmt hat? Ich dachte, er würde vielleicht irgendwann rauskommen. Und er kam nicht raus und dann... Woher wusstest du denn, dass es ein Er war? Konnte man das sehen? Ich bin oben in der Wohnung gewesen. Ich kannte ihn auch. Also warst du gar in der Wohnung? Hast? Ja, ich war in der Wohnung. Ja, und dann? Ja... Freundin war irgendwie geknickte Situation oder ein bisschen. Wie, wann war geknickte Situation? Ja, geknickte Situation. Sie guckte so ein bisschen verstohlen, er redete sich immer ein bisschen raus. Pass mal auf, Jürgen, Uwe, das ist mir zu verwirrt. Wir unterbrechen dieses Gespräch hier jetzt mal und gleich würde ich mal meine Psychologin anrufen. Okay, machen wir das so. Okay. Okay, ciao. So, Freunde, 1 Uhr. Ihr Lieben, wir haben ein Problem. Wir machen eine kleine Pause. Danach könnt ihr mich versuchen, oder währenddessen natürlich auch versuchen, hier zu erreichen, unter 0180-5678-111. Das ist die Telefonnummer. Und die Faxnummer 0180-5678-110. Und jetzt machen wir eine kleine Pause und dann gucken wir gleich weiter. Ich hoffe, wir kriegen die Probleme in den Griff. Bis gleich. Versuchen es jetzt. Hier ist 1 Live Domian, hier ist das WDR Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit Domian, dem Talkradio. Und heute Nacht sind wir ganz offen, eine offene Talkshow, Talkradio-Show. Und wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, über welches Thema auch immer, über was Persönliches, über was Gesellschaftliches, Politisches, ihr könnt mich erreichen unter 0180-5678-111 und unter der Faxnummer 0180-5678-110. Und wenn ihr uns mailen wollt, mailen bitte unter 1live@wdr.de. 1live, kleingeschrieben, klar und zusammen, 1live@wdr.de. Weiter geht es mit Buland. Buland ist 24. Ja, hallo Domian. Buland, hi. Dein Thema. Also, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll, weil ich habe es bis jetzt niemandem gewagt zu sagen. Also, ich habe ein Gefühl, dass ich also im falschen Körper lebe. Und das, also, ich bin aus der Türkei und wo ich also gerade herkomme und in unserer Verwandtschaft, also, die hätten mich mit Sicherheit verstoßen, dass jemandem... Ich habe gerade gesagt, dass du 24 Jahre alt bist. Ja, richtig. Seit wann hast du das Gefühl, dass du... Seitdem ich Kind bin. Also seitdem ich habe immer mit Kindern gespielt, mit Puppen. Also, ich weiß nicht, wie... Und wie macht sich dieses Gefühl bemerkbar? Oder wie hat sich das auch so bemerkt? Ich habe überhaupt, also als ich älter, immer älter wurde, ich habe nie, also Verlangen nach mir, also eine Freundin oder, also wie soll ich das ausdrücken? Hast du immer das Gefühl gehabt, dass du eher, du sagst einfach so... Eher so weiblich bin als männlich. Und das macht mir sehr große, Es wird schlimmer, weil ich jetzt 24 Jahre alt bin und alle in der Verwandten fragen. Natürlich, ja klar. Und warum ich keine Freundin habe. Hattest du denn schon mal in irgendeiner Weise einen sexuellen Kontakt mit einer Person? Nee, gar nicht. Nee. Ich gehe aber trotzdem davon aus, dass du mit deinen 24 Jahren auch sexuelle Fantasien oder Bedürfnisse hast. Ja, also ich habe Fantasien schon, also eher dann Fantasien, also dass ich, was weiß ich, als Frau dann einen Freund oder dann heirate, jemanden heirate. Mhm. Oder so. Also in den Fantasien denkst du dich als Frau? Als Frau. Ja. Mhm. Du würdest auch nicht sagen, dass du jetzt mit deinem jetzigen Körper, dass du schwul bist? Nee. Das würdest du nicht sagen? Nee. Also ich würde eher dann Freund haben, wenn ich dann also ganz Frau bin. Hast du denn so von deinen Merkmalen, bist du auch feminin oder siehst du eigentlich relativ normal maskulin-männlich aus? Also normal, ganz normal. Mhm. Weil ich habe also mir in der Mühe gegeben, dass ich ganz normal aussehe. Mhm. Also, ja. Wie denkst du über dein eigenes Geschlechtsteil? Also ich hasse es. Also, also manchmal habe ich sogar an Selbstmord gedacht, weil ich keinen Ausweg gefunden habe, also wie das dann weitergeht, weil ich immer älter werde und dann ich liebe meine Familie, meine Mutter über alles, ich möchte sie nicht verletzen oder so. Mhm. Also ich habe bis jetzt nicht, also mich gewagt, jemandem das zu sagen. Mhm. Redest du jetzt meine überhaupt? Mutter will jetzt, dass ich heirate und so, dass sie eine Enkelkinder haben will und so. Redest du jetzt überhaupt zum allerersten Mal mit einer fremden Person darüber? Ja, richtig. Du hast noch niemals mit einem Freund oder einem... Und ich lebe sie zurückgezogen und ich fahre zur Arbeit, also gehe zur Arbeit und nach Hause. Also ich beschäftige mich mehr so mit, also das, wie du das jetzt so erzählst oder was du erzählst, da kommt einem natürlich sofort in den Sinn, was du mir auch schon oft genug gedacht haben, dass du eine transsexuelle Identität hast. Ne? Mhm. Ist dir das ein Begriff? Also so nennt man Menschen, die in einen falschen Körper geboren worden sind, die letztendlich also in deinem Fall jetzt eine Frau sein möchten, obwohl in einem Männerkörper geboren. Wir haben ja gerade jetzt mittlerweile ein ganz populäres Beispiel. Ich weiß nicht, ob du den Grand Prix verfolgt hast am Das hat aber damit nichts zu tun, das war also bei mir schon, wie gesagt, seitdem ich Kind aber das wird immer größer und also... Ja, aber diese Dana, die gewonnen hat, Dana International, ist... Ich habe das gesehen und ich fand sie ganz toll. Ja, sie war früher ein Mann. Ich fand, ich fand ganz toll, dass sie das gewonnen hat und dass sie sehr mutig ist. Mhm. Also ich habe nie Mut gehabt, also ich... Mulan, ich will dir was sagen. Wenn dieses so sein sollte und nach der kurzen Einschätzung klingt das schon so, dass du ein transsexueller Mensch bist, wirst du einen sehr schweren Weg vor dir haben, auch was deine Familie und deine... Ja, da muss ich, also ich habe sogar überlegt, irgendwo in Großstadt zu wandern. Mhm. Ich habe auch ein bisschen Geld gespart und so. Mhm. Dann Kontakt mit meiner Familie einfach abbrechen. Also ich muss dann... Ich glaube, es ist schon sehr schwierig, einer traditionellen Familie zu vermitteln, wenn man schwul ist. Ja. Aber dieses ist ja nun noch viel, viel unnachvollziehbarer für Menschen, die immer in eine Richtung zu denken gewohnt sind. Mhm. Ich würde dir raten, es gibt überall in Deutschland, in den großen Städten, gibt es Selbsthilfegruppen von transsexuellen Menschen. Ja. Ich würde dir raten, dich ganz einfach mal mit einer solchen Gruppe in Verbindung zu setzen. Ja, die Adresse können wir dir gerne geben gleich. Ja? Ja. Das war sowieso der Grund, warum ich bei dir angerufen habe. Ich habe deine Sendung oft gesehen und fand das ganz also toll, wie du den Menschen hilfst und so Rat gibst und so. Ich habe oft an Selbstmord also wirklich gedacht, weil ich keinen Ausweg daraus gefunden habe. Nur ist das natürlich nicht die Lösung. Und auch, das weiß ich, das weißt du. Und wenn der Weg auch schwer ist und sehr kompliziert für dich, so glaube ich, dass es einen Weg gibt. Aber du musst wahrscheinlich dann mit viele Dinge hinter dir lassen und wirklich ein neues Leben irgendwo beginnen. Ja, ich habe keine Freunde, keine gar nicht, also dem ich Vertrauen schenken kann. Was machst du? Ich weiß es nicht, also ich brauche jemanden, der mir hilft dabei. Also ansonsten, ich weiß es nicht, es wird immer schlimmer. Was machst du vom Beruf? Ich arbeite also ganz normal in einer Fabrik. In einer Fabrik. Und da ist gerade sehr, also da muss ich mich also bemühen, möglichst wie ein normaler Mensch, wie ein Mann, obwohl ich, wenn ich jemanden, ich weiß es nicht, da normal, ganz normal zu verhalten und so, aber manche merken es, zum Beispiel, es gibt in der Türkei eine ganz berühmte Sängerin, ich weiß nicht, ob du sie kennst, also sie ist auch transsexuell, seit 81 eine Frau, sie ist sehr populär und die sagen mir immer, dass ich wie sie dann bin und so, ne? Einige merken also das und das wird immer schlimmer und viele Verwandten versuchen mich zu verkuppeln und so. Ich glaube, du musst einfach aus diesem Korsett raus, das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Und für dich und dein Leben wirklich jetzt etwas tun und auch... Ich habe noch vieles vor mir, deswegen, also ich muss neue Freunde haben und... Deswegen finde ich das auch in dieser Beziehung klasse, dass diese Dana gewonnen hat, weil sie natürlich auch ein Zeichen setzt für all die Leute, die in dieser Weise... Sie hat mir den Mut gegeben. Ja. Lieber Buland, wir werden dich gleich anrufen. Ja, das wäre ganz nett von euch und von dir. Genau, und dann kriegst du eine Adresse. Ich brauche unbedingt Rat und Hilfe, also... Ja, und dann kannst du da anrufen. Nicht finanziell, sondern wie ich das Ganze organisieren soll. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute, Buland. Ja, danke. Leg auf und wir werden dich gleich anrufen. Und wünsche dir viel Erfolg. Dankeschön, tschüss, Buland. Jetzt haben wir Uwe dran, Uwe ist 35. Ja, genau. Ja. Uwe 35, da hattest du schon einen, Domian. Hatte ich heute schon mal einen, ne? Ja. Ein Uwe 35, ja, stimmt. Und zwar, ich habe mir zur Überschrift gesetzt, eingebildete Impotenz. Eingebildete Impotenz? Ja. Daran leidest du? Ich leide sehr darunter, ja. Inwiefern Impotenz und inwiefern eingebildet? Fangen wir mit der ersten Frage an. Ja, und zwar, ich gehe erstmal davon aus, ich bin Single, hatte im Prinzip noch keine feste Beziehung mit einer Frau. Um die Ecke bei uns ist ein Puff, wenn ich das so ausdrücken darf. Darfst du hier so sagen, ja. Und die Mädchen sind alle klasse und wunderbar gewesen. Ich war da ziemlich lange Stammkunde. Ja. Und es hat immer wunderbar geklappt, ja. Ohne dass die Mädchen großartig an mir arbeiten mussten, hat alles ganz wunderbar geklappt. Und ich habe so diesen Hang zu etwas älteren Frauen. Also älter als ich, sag ich mal. Ja. So 40, 45. Und hatte auch schon 2-3 kurze Beziehungen. Und mit jeder Beziehung... In deinem Leben bisher? In meinem bisherigen Leben, ja. Und mit jeder Beziehung wurde ich ängstlicher, da ich bei jeder Beziehung Versager hatte. Ja. Ich, wie gesagt, man lernt sich kennen. Und sonst... Also nochmal eins von Anna. Die Besuche im Freudenhaus, die waren erfolgreich. Wunderbar. Also, wunderbar, ne? Ja. Und du hattest aber Versager, wie du gerade gesagt hast, in diesen Beziehungen. Genau. Ja. Ich hatte die Frauen immer kennengelernt, man hat schön zusammengesessen, hat einen Wein getrunken oder ein Bierchen. Und dann ging es natürlich ins Bett. Und ich habe immer versucht, das Beste draus zu machen aus der Geschichte. Und natürlich... klappte es dann überhaupt nicht. Wie lange warst du eigentlich mit diesen Beziehungen dann zusammen jeweils? Ja, die Frauen, das hat sich sehr schnell erledigt dann, als die Frauen merkten, dass ich nicht mein Mann stehe, ja, da hatte sich das dann auch ziemlich schnell erledigt. Was heißt und das? Mit jeder neuen Beziehung, die ich versucht habe aufzubauen, also wenn ich wieder jemanden kennengelernt hatte, dann war irgendwann wieder diese Sperre drin. Ja. Also ich will das nur mal einordnen. Diese Beziehungen, haben die eine Woche gedauert oder einen Monat oder wie lange? Ach, um Gottes Willen. Ein paar Tage. Wir hatten wie gesagt, das erste Mal im Bett gewesen, da hat es nicht geklappt. Na gut, kann passieren, weiß ich was. Also ganz kurz, also ein paar Tage nur. Ja, und dann... Dieses heißt ja, dass du mit 35 Jahren dann noch keine ordentliche Beziehung hattest. So ist es. Ne? Das heißt das. Ne? Das ist das Problem. Wie erklärst du dir denn, dass du bei den Frauen, mit denen du normal angewandelt hast, dass es da nicht so klappt, bei den Huren aber klappt? Ja, ich habe mir mal diese These gemacht, und zwar... Ich habe bei den Frauen im Puff nichts zu verlieren. Entweder es klappt oder es klappt nicht. Und da lacht niemand drüber. Ich habe mein Geld hingegeben und entweder sie machen es mir, sag ich mal, so lange, bis es klappt. Ja. Oder ich brauche da nichts zu. Ja. Und ich kann da nächste Mal hinkommen und wie gesagt, da lacht niemand drüber. Jetzt bei dieser Beziehung habe ich immer den Wunsch, wenn ich irgendwo die Beziehung anfange, auch eine Beziehung zu festigen. Mhm. Also ja. Du denkst dann schon gleich an Heirat und Silberhochzeit. Heirat nicht, um Gottes Willen. Ja, nein, denkst, ich bin nicht der Typ. Nur gut, ich bin das Wassermann, war, ja. Also, ja, okay, also war, freiheitsliebend, ungebunden. Ja, aber du denkst da schon sehr weit und das setzt sich dann irgendwie unter Druck. Genau, ich will nicht nur den Sex für einen Abend eigentlich. Mhm. Ja, wenn ich mit einer Frau ins Bett gehen möchte, dann möchte das auch etwas länger werden, ja. Aber wie gesagt, also Uwe, ich glaube, wenn diese Sperre, man stellt sich zu viel darunter vor, ja, und dann kommt diese Sperre und dann ist es bei mir irgendwo dann. Ich meine, das hast du ja nun selbst schon sehr gut gedeutet und analysiert, ne, was da bei dir abgeht. Ja. Mich würde schon stutzig machen an deiner Stelle, dass du mit den 35 Jahren eben noch keine Beziehung hattest und dass immer, vor allen Dingen immer so läuft. Mhm. Ich würde an deiner Stelle eine Beratungsstelle aufsuchen, eine Beratung, einen Fachmann, um mich mit dem mal ein bisschen unterhalten über dich, weil ich glaube, dass das so eingefahren ist, so ritualisiert, dieses Verhalten, dass du da gar nicht alleine mehr rauskommst. Ja. Ich würde dringend empfehlen, dich mal an einen Therapeuten zu wenden, vielleicht an einen Sexualtherapeuten oder einen normalen Therapeuten und das mal zu thematisieren. Das muss vielleicht keine große Therapie sein, aber mal vielleicht einige Stunden Beratung. Mhm. Ja. Das wäre, glaube ich, der richtige Weg. Könnte es versuchen, ja. Ja, ich wünsche dir viel Glück und alles Gute. Ja, ich danke dir. Auf dass er bald wieder steht. Ja. Tschüss, Uwe. Ciao. Dankeschön. Tschüss. Jetzt ist der Carsten dran. Carsten ist 25. Ja, hallo. Hi. Hallo, also ich wollte eigentlich mal so meine Geschichte erzählen, so, was ich dieses Jahr so erlebt habe. Mhm. Und zwar am 6. Januar ist meine Frau, hatte ihren Selbstmordversuch begangen. Mhm. Ist hier aus dem Vorort schon aus dem Fenster gesprungen. Das ist im vierten Stock. Auf dem vierten Stock, ja. Ich bin von der Arbeit nach Hause gekommen, kam nicht mehr in die Tür rein irgendwie, weil die Polizei hier drin war, dachte irgendwie, vielleicht hätte jemand aus dem Fenster geschmissen oder so. Da mussten die sich das ja hier angucken. Mhm. Und wie schwer war sie verletzt? Ist sie verletzt? Die war 12 Tage im Koma, 12 Tage in Lebensgefahr. Mhm. Man wusste bis zum 12. Tag auch nicht, ob sie überleben wird oder nicht so. Mhm. Ich war halt dann jeden Tag auf der Intensivstation irgendwie da am Krankenbett, hab mich da also selber irgendwie, sag ich mal, fertig gemacht noch mit, ne. Ja, hab meine Arbeit dadurch verloren, weil ich halt so alle war, ne. Mhm. Ja, man wusste, während sie im Koma war, nicht, ob sie jetzt querschnittsgelähmt sein wird oder ob sie am Kopf irgendwelche Schäden haben wird, ne. Ja. Sie hat dann insgesamt 13 Operationen gehabt, die hat, ich glaube, 36 Blutkonserven bekommen. Das entspricht wohl dem, was der Mensch so insgesamt im Körper hat. Und dann hat sie also wohl einmal ihr Blut verloren, komplett neue Blut gekriegt. So, ne? Wie geht's ihr denn heute, Carsten? Sie ist seit 4 Wochen in der Reha-Klinik und kommt morgen nach Hause. Mhm. Und da bin ich also wirklich halb froh drüber. Ist sie denn einigermaßen fit wieder? Oder sind doch einige Schäden zurückgeblieben? Also sie kann an Krücken gehen irgendwie. Mhm. Jetzt sag ich mal, ihre Ferse ist komplett zertrümmert so und da hat sie irgendwie die ganzen Knochen später sind da drin geblieben, die haben die also nicht rausgemacht, weiß ich auch nicht warum. Mhm. Und jetzt bildet sich da ein Knochen später, der kommt so langsam irgendwie durch und da tut am Leben im Gehen. Mhm. Und da hat sie halt noch Probleme mit Bücken, kann sie sich noch nicht so gut und so. Also eine ganz schlimme Sache. Ziemlich ganz, schlimme ganz Sache. Schlimm. Warum hat sie das denn gemacht? Das hat sie gemacht, der Hauptgrund, den sie mir damals genannt hat, also sie hatte das vorher schon so angedroht gehabt, so mehr oder weniger, war, dass sie mich halt nicht lieben würde, sagte sie. Ne? Wie lange seid ihr verheiratet schon? Seit August letztes Jahr. Und zusammen sind wir jetzt seit, diesen August sind wir jetzt 3 Jahre zusammen. Ne? Wann genau war jetzt der Unglücksfall? Am 6. Januar. Am 6. Januar, ja. Mhm. Ja, und da geht noch weiter, so, dann ist halt auch mehr passiert. Ne? Dann ist halt meine Mutter, die ist seit letztes Jahr, seit dem 4. Januar vorletztes Jahr, hatte die Leukämie bekommen, lag dann im Krankenhaus, hat das ganze Jahr über Leukämie gehabt, ist jetzt im April verstorben, hat also einen Kampf da verloren. Mhm. Also ja, da ist halt so ziemlich viel auf mich eingeprasselt. Ja. So. Ja. Und ich musste jetzt leider feststellen, irgendwie meine ganzen Freunde, so, also wo ich dachte, das wären meine Freunde, die haben sich irgendwie alle von mir abgewandt. So. Mhm. Also ich bin die ganze Zeit über mehr oder weniger allein da gestanden. So. Du meinst, die haben sich abgewandt deshalb, weil du mit so viel Unglück jetzt umgeben bist und mit so vielen Problemen. Ich stehe als Arschloch da. Also. Das ist also Ach so, dass die Freunde dir die Schuld geben, dass deine Frau sich da rausgestürzt hat. Obwohl Sag mir doch noch mal ein bisschen ausführlicher. Du sagst, sie hätte es gemacht, weil du sie nicht mehr liebst. Nein, weil sie mich nicht lieben weil würde. Weil sie, ja, so, genau, so, du hast es ja auch gesagt, weil sie dich nicht mehr lieben würde. Genau. Das war ihr Grund. Das war ihr Grund, ja. Ich gehe davon aus, dass ihr jetzt, nachdem sie wieder etwas genesen ist, auch darüber gesprochen habt. Ja, ist klar, das so? Auf jeden Fall. Was ist denn, wir alles so. Was ist denn jetzt aus diesen Gesprächen, was ist dabei herausgekommen? Ist es wirklich so, dass sie dich nicht liebt? Nee, also sie ist, wie kann ich das beschreiben? Also sie hat während, also das ist ja jetzt schon 4 Monate insgesamt alles so am Laufen. Ne? Mhm. Und in den 4 Monaten hat sie halt einmal wieder so eine Phase bekommen, wo sie sagte, sie würde mich nicht lieben. Jetzt muss ich vorausschicken, es ist immer vorher irgendwie, dass ich sie kritisiert habe irgendwie. Das ist, also die hat das schon vorher, vor diesem Selbstmordversuch im Januar, hat sie das auch schon ein paar Mal gehabt. Allerdings auch schon bei ihrem Freund, mit dem sie vor mir zusammen war. Mit dem war sie 4 Jahre zusammen. Es muss ja ein großer Druck, ein extremer Leidensdruck in einem Menschen sein, wenn er so eine Tat vollbringt. Ja, ja, eben. Und mir geht das so nicht rein, also ich, also es ist so befremdlich, das zu hören, wenn sie jetzt, deswegen habe ich mich gerade auch versprochen, wenn sie jetzt gedacht hätte, dass du sie nicht mehr liebst. Nein, ich vergötter die Frau, ich vergötter die. Aber dass sie sich umbringt, weil sie dich nicht mehr liebt, ja, das also, ist mir so unnachvollziehbar. Sie hat es mir versucht damit zu erklären, ich bin eigentlich, sag ich mal, vom Kopf her ihr Traummann, vom Aussehen her nicht unbedingt, also ich bin nicht unbedingt der Arnold Schwarzenegger so, ne? Aber trotzdem, warum versucht sie sich dann umzubringen, wenn sie ja, die Gefühle nicht will? Also sie hat damit erklärt irgendwie, sie wollte mir nicht wehtun, weil ich das nicht verdienen würde. Ja, weil ich einfach so ein Supermann wäre. Ja, außer halt, dass ich nicht so toll aussehe. Aber Carsten, was ist denn das für eine Logik? Wie sehr tut sie dir weh, wenn sie aus dem Leben scheidet? Ja, sie hat halt keine Aussicht mehr gesehen. Ich versuche mir auch so irgendwie zu erklären. Halte ich aber auch für ganz, ganz dringend wichtig, dass ihr da psychologische Hilfe bekommt. Ist das so? Gibt es da irgendjemanden? Ja, also das ist der größte Witz bei der ganzen Sache. So, die war ja 3 Monate lang im Krankenhaus. Mhm. Da habe ich also permanent mit den Ärzten gesprochen, dass sie da irgendwie einen Psychologen bekommt. Ja, unbedingt. Da ist dann gesagt worden, das wird in der Reha-Klinik gemacht und der Psychologe, der hier zuständig wäre, das ist von einem städtischen Krankenhaus, der hätte gerade Urlaub. Das ging also über 2 Monate lang. Also man hat sie über 2 Monate hängen lassen. Ja, dann hieß es, in der Reha-Klinik soll sie halt diese psychologische Betreuung bekommen. Dann ist sie vor 4 Wochen in der Reha-Klinik eingeliefert worden. Mhm. Hat da ein Gespräch bekommen, also so eine Therapiestunde, und dann sagte die Psychologin, sie würde jetzt 3 Wochen in Urlaub gehen. Sie hat halt am letzten völliger Tag, Quatsch. Ihr zweites. Völliger Quatsch und letztendlich ein Skandal, dass so etwas passiert. Ja, Carsten, da muss ich auch mal mit jemandem drüber reden, weil ich das genauso skandalös finde. Ja, ich finde ganz wichtig. Ich finde, eine ganz richtige Lösung wäre, wenn ihr beide in eine Partnerschaftsberatung. Vielleicht. Ja, das haben wir ja jetzt auch vor. Ja, das finde ich ganz wichtig. Das ihr zusammen. Und das will deine Frau, möchte das auch. Ja, wir wollen da beide. Ne? Mhm. Also wir müssen das irgendwo, sag ich mal, aufarbeiten. Mhm. Hast du denn schon versucht, die ganze Sache, das ist ja nur auch nicht so einfach, sowas einzufädeln? Mit dieser Partnerschaftsberatung oder Partnerschaftstherapie? Ich hab's vor. Ich habe im Moment so viel Scheiße, Alter. Mhm. Also ich komme von nirgends Geld, ich muss gucken, irgendwie, dass ich zu Geld komme. So, ich war heute noch beim Sozialamt, habe versucht, da was zu kriegen. Meine Frau steht in der Ausbildung, da sagen die mir ganz knatschig, ich kriege für meine Frau kein Sozialgeld. Irgendwie, die zahlen mir da 900 Mark und ich muss schon 800 Mark Miete bezahlen. Wir machen das gleich so. Du sprichst im Anschluss an unser Gespräch auch mit meiner Psychologin, dass die dir so ein paar Ratschläge geben kann, wie man das einfädelt. Mhm. Ne, das machen wir auf jeden Fall schon mal. Jetzt wollte ich dich gerade noch fragen, nun kommt morgen deine Frau nach Hause. Ja, die hole ich morgen früh ab. Du holst sie morgen ab. Freust du dich nur darauf oder ist dir auch ein bisschen mulmig? Nee, ich freue mich ja drauf. Sie freut sich ja genauso. Also sie war jetzt auch schon mal, die letzten 2 Wochenenden haben wir sie von der Reaktion aus, habe ich sie mit nach Hause genommen, dann waren wir hier so. Da war also wirklich super, perfekt so. Wie immer. Hast du den Eindruck, dass, ja, wie immer ist gut, ne? Ja, wie immer, also ich muss sagen, das kann man an einer Hand abzählen, wie oft sie diese Phasen gehabt hat, dass sie gesagt hat, sie liebt mich nicht. Und das ging dann immer über 3-4 Tage. Hast du den Eindruck, dass sie das sehr bereut, was sie gemacht hat? Ja, ja. Auf jeden Fall. Ja. Allein schon, weil sie normalerweise ein ziemlich eitler Mensch ist. Mhm. Und jetzt hat sie den ganzen, ich sag mal, vom Bauchnabel an, hat sie alles von da ab. Der ganze Körper ist so verhunzt. Du liebst sie aber nach wie vor so wie früher. Ich liebe die Frau ohne Ende, ja klar. Ich möchte ihr auch nichts in der Welt hergeben. So. Lieber Carsten, gleich wird dich meine Psychologin, die Elke Dunajski, anrufen. Ja. Und dann redet ihr beide über die Partnerschaftstherapie. Hm? Ja, wollen wir das so machen? Ja, also ich wünsche dir von Herzen, dass ihr euer Leben hingebogen bekommt und dass deine Frau noch mehr gesund wird. Ja, danke dir. Alles Gute, Carsten. Wenn es dir besser geht, vielleicht rufe ich dann nochmal an. Mach mal. Ja, das wäre sehr nett, ja. Ja, alles klar. Tschüss, Carsten. Jo, ciao. Ciao. Jetzt ist der Helge dran. Helge ist 25. Ja, hallo Domian. Helge. Ja, wir kennen uns schon. Wir kennen uns schon? Ja. Na, sag bloß. Der Typ mit der hohen Stimme. Wie, nochmal einer mit der hohen Stimme? Ja, wir haben schon zweimal miteinander telefoniert. Aber einmal habe ich gesagt, die hohe Stimme kotzt mich an. Das zweite war dann das Thema, wenn alle Frauen so scheiße wären, sollte man sich über den Schwutz werden. Jetzt habe ich ja gerade schon mal einen gehabt, den Jürgen mit der hohen Stimme. Ja, genau. Ne? Das hat mich auch ziemlich nachdenklich gestimmt. Wie fandst du denn die Stimme von Jürgen? Normal eigentlich. Eher normal, ja, ne? Eher normal. Ja. Also ich würde nicht sagen, dass der sich da, naja, komplex anreden sollte oder sowas ähnliches. Ich finde, kein großer Unterschied. Ja. Also jetzt aber zu deinem Thema. Genau. Mein Thema ist Gildo. Gildo? Gildo ist mein Thema. Na, ich warte schon die ganze Zeit, dass ihr mich nicht anruft zum Thema Gildo. Pass auf. Ein Lob und eine Kritik. Ja, dann leg mal los und lass jetzt raus. Die Kritik ist, dass Gildo den 7. Platz nicht verdient hat. Findest du? Finde ich, weil wenn ich überlege, dass mehrere tausend Leute rübergefahren sind nach Dänemark und nach Holland, um ihn zu wählen, und dass hier drüben halt auch Sammelschaltungen gelegt worden sind und die ihn halt rübergeleitet worden sind. Ja, aber mit Erfolg doch. Holland. Mit Erfolg, aber es ist unfair. Es ist unfair den anderen gegenüber. Aha. Dass sich jetzt alle so zusammengeschlossen haben. Also du meinst, Gildo hätte einen viel schlechteren Platz verdient? Oder wie? Wie verstehe ich das? Ja, doch, das könnte man vielleicht so sagen. So könnte man es vielleicht ausdrücken. Könnte man auch so ausdrücken. Ja, es ist ganz einfach. Ach, es ist doch alles Schmu. Ach, guck mal, zum Beispiel, die Griechen haben haben Zypern gewählt. Zypern hat Griechenland gewählt. Ja. Die ganzen Skandinavenstaaten haben sich gegenseitig gewählt. Korrekt. Deutschland hat 12 Punkte an die Türkei vergeben. Warum? Weil natürlich ganz viele in Deutschland lebende Türken den türkischen Titel vermutlich gewählt haben. Ja, klar, logisch. Also, ne, da sind ja so viele Sachen irgendwie, die halt irgendwie ein bisschen. Ja, das ist halt so bei solchen TED-Abstimmungen. Ne? Ist richtig, aber trotzdem finde ich das ziemlich blöde, weil es ist unfair den anderen gegenüber. Ja. Wie findest du denn den ersten Platz? Den ersten Platz, das war die Israelin, glaube ich, ne? Dana, genau, ja. Dana, genau. Das ist die Frau, die eigentlich mein Kerl war, genau. Ja. Doch, war ganz okay, fand ich gut. Also du findest, sie hat schon den ersten Platz verdient? Ja, doch. Ja. Wie fandst du die Show von Gildo? Etwas also übertrieben. Den Auftritt? Er hat ja Michael Jackson zum Schluss imitiert. Springt Michael Jackson auch irgendwo der hoch? Der ist einmal auf, ein Auftritt war da, der ist ja auch über so ein Gerüst geklettert. Also ich habe ja nur an alles gedacht. Ja, aber nicht, Michael Jackson nicht an Michael Jackson. Doch, das war voll imitiert. Geht Michael Jackson auch ins Publikum? Hat Michael Jackson auch einen so dicken Bauch? Nein, er geht nicht ins Publikum, er könnte ja Angst haben, dass er seine Nase verliert oder so, ne? Also ich merke schon, du bist kein Gildo Horn-Fan, nein, ne? Das, aber es kommt jetzt ja was Positives. Ja, bitte. Der Typ ist auch völlig intelligent, weil er weiß, wie man sich verkauft. Was das Wichtigste ist in diesem Geschäft. Und dass er den deutschen Schlager so verarscht und keiner kriegt es mit. Das ist dein Kompliment. Das ist mein Kompliment. Ich danke für deinen Anruf. Genau. Domian, warte mal. Helge! Dieser Typ mit der hohen Stimme. Ja. Mit dem würde ich gerne Kontakt aufnehmen. Das können wir gleich organisieren. Okay, wäre nicht schlecht, dass er das da irgendwie macht. Machen wir. Tschüss. Alles klar, ciao. Jetzt haben wir Stefan. Stefan ist 19. Ja, hallo Domian. Stefan. Hallo. Genau dasselbe Thema ist auch bei mir, die Eurovision von Samstagabend. Grand Prix. Genau. De la Chanson. Übrigens, hat mich geärgert, diese unglaubliche Arroganz der Franzosen. Warum wird dieser Grand Prix in Deutsch und in Englisch und in Französisch präsentiert? Das ist so bescheuert. In Deutschland, in Europa sprechen viel mehr Leute Deutsch als Französisch. Ja klar, vielleicht, dass es die Australier und die Kanadier auch richtig mitbekommen, weil irgendwie gegangen ist. Und bei der, wenn die ihre Punkte gesagt haben, da aus den verschiedenen Ländern, waren die Franzosen die einzigen, die in ihrer Landessprache dann die Punkte gesagt haben. Alle anderen haben sich bemüht, dann in Englisch das zu sagen. Das hat mich geärgert, aber du warst angerufen zu wahrscheinlich einer ganz anderen Person. Ja, aber ich kann euch zustimmen, von dem Gespräch von eben da, mit der neuen Abstimmung, da finde ich auch ein bisschen unobjektiv, weil ja, die sich alle gegenseitig wählen. Also das war mir Klümmel so, also das war nicht mehr normal. Ne? Mhm. Und da würde ich sagen, wir führen wieder das andere System ein. Ja, aber was für ein System, ne? Das ist die Frage. Ja, also so mit der Jury finde ich auch nicht gerade okay, aber das ist auch muss man sich was einfallen lassen. Mhm. Nee, aber wozu ich eigentlich angerufen habe, ich bin heute gefragt worden, ob ich nicht Dana International nachmachen sollte. Wie siehst du so ähnlich aus, oder was? Nee, aber so als schwuler Mann und so, und würde ganz gut passen auf unsere Abi-Fete so zum Schluss, diesen 6 Wochen. Und das wäre noch richtig. Du überlegst eventuell, das zu tun? Oh, ich bin heute gefragt worden und ich würde ganz spontan sagen, ja, also ich mach's. Also so ganz grob von der Gesichtsform, käm's denn hin? Wenn wir dir jetzt eine schöne Perücke verpassen, ich gehe mir das mal aus, dass du nicht solche schwarzen Haare hast. Nee, da muss schon eine Perücke, ja klar. Ja. Na, ich weiß nicht, aber so eine Figur, wie groß bist du? 1,86. Naja, das war früher auch, Dana war ja früher auch ein Mann gewesen, ja. Ich weiß nicht. Ist ja wohl so ungefähr dasselbe. Also du könntest dir das durchaus vorstellen. Ja, sicher. Ja. Und, ich bin glücklich, dass man mich gefragt hat. Und ja, ich denke, das werde ich machen. Man hat das so vorgesehen, so als Mitternachtsspitze. Ja, ist doch toll. Wenn die Eltern nach Hause gehen sollen. Ja, da muss ein schickes Kleid kaufen, ne? Schön, ja, Glimmer und schwarzes. Glamour, genau. Ja. Da muss ja den Text auswendig lernen von dem Stück. Ja, den Refrain, der ist schon mal drin. Der ist schon mal drin, ja, ja. So jüdisch zu hebräisch ist es ja. Ich bin sicher, es wird sicher bald auch eine englische Version geben. Also. Ah, werden wir sehen. Bin ich ganz sicher, ja. Ja, aber das Kleid hab ich auch ganz toll gefunden, irgendwie von Gautier was, ja. Und Wenn ich das kriegen könnte, dann würde ich es noch anziehen. wenn du hättest wählen und bestimmen können, wen hättest du auf Platz 1 gesetzt? Ja doch, also ist ja regional bedingt. Ich komme so aus der Eifel, ne, und da ist Gildo ja schon wahnsinnig groß. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, ich habe für Dana angerufen und bin sogar durchgekommen. ja, bin recht zufrieden mit den 7 Punkten, die Deutschland da Israel gegeben hat. Ja, ja. Also ich muss ja sagen, ich hatte getippt, dass United, also das England. Ja, das war ein bisschen unfair. Die haben da so wahnsinnig gebuht und wenn sie nicht genug Punkte bekommen haben, das fand ich wirklich nicht fair von denen, vom Publikum in Birmingham. Aber ich fand, also als ich so die ganzen Sachen wieder angeguckt habe, ich fand super viel Schrott war dabei. Und ich glaube, ich hätte es mir nicht angeguckt, wenn Gildo Horn nicht dabei gewesen wäre. Ich hatte gesagt, Frankreich, Ouale, das fand ich eigentlich ganz toll irgendwie. Ja. Hab mich gewundert, dass ich zum Schluss, glaube ich, gar keinen Punkt bekommen habe. Ich glaube, sie sind mit 0 Punkten rausgegangen. Ja, das war schon heftig. Wie fandst du die korpulente Sängerin aus Malta? Oh, also zu Malta muss ich sagen, ich glaube, das habe ich irgendwie gar nicht mitbekommen. Da hast du gepennt oder hast du ja gerade mal ein Bier geholt draußen oder so. Das kann gut sein, aber ich war ganz überrascht, dass Malta so viele Punkte bekommt. Also ich habe da echt mitgefiebert bis zum Schluss. Ja. War richtig glücklich. Also nun sind wir auf Platz 7, ne? Ja. Und du hast aber so einen kleinen üblen Beigeschmack, dass aufgrund dieser Kugelei zustande gekommen ist. Ja, klar. Mhm. Mhm. Man hat gesagt, Gildo sollte, also ein Erfolg für Gildo wäre es, wenn er unter die ersten 5 kommen würde. Naja, also würde ich sagen, knapp verfehlt. Auch deine Meinung hätte ich gerne noch gehört zu dem Auftritt. Wir haben gerade die Kritik von deinem Vorredner mitbekommen, dass er sagt, das hat ihn an Michael Jackson erinnert. Dich auch? Nee, überhaupt nicht. Das war Gildo live irgendwie. Das. Ich habe ja gefiebert, dass er vielleicht doch noch sich das Hemd vom Leib reißt. Aber das hat er nicht gemacht, ne? Die fand ich ganz toll, dass er die Männer so irgendwie in der ersten Reihe angemacht hat. Also bei dem ist schon, das fand ich mir persönlich nicht sicher, obwohl ich habe gehört, dass er verheiratet. Nein, Gildehorn ist nur wirklich nicht schwul. Ne? Nee, das war, glaube ich, eigentlich nur ein Gag. Ja, kann gut sein. Die haben teilweise auch ziemlich pikiert geguckt. Ne? Da saßen so ein paar kleine Damen da vorne, die fanden das gar nicht so witzig, dass Gildehorn da rumtobte. Ja, ich denke, das spricht schon für sich, dass die Engländer da voll die Szene gemacht haben über Gildo. Also hat schon was bewegt, finde ich. Also ich bin sehr gespannt, wer uns nächstes Jahr vertritt. Ja, ich habe mal gehört, Israel. Moment, wie heißt der? Costa Cordalis. Oh Gott, bewahre uns. Nein, das sollte ich nicht. Machen ich fände sehr schön, wenn Rosenstolz für uns. Ja, genau. Ja, das ist super. Sagen. Perfekt. Stichwort Costa Cordalis. Costa Cordalis hat heute sich beschwert, dass das Lied geklaut sei von ihm, was Dana singt. Ja, deshalb wollte er für nächstes Jahr für Deutschland antreten, weil sich jetzt überzeugt, dass der Trend da so da ist. Na gut, Stefan, unsere Schlussmusik läuft, das heißt, die Sendung ist zu Ende. Danke für deinen Anruf, alles Gute. Klar, okay, ciao, mach's tschüss. Gut, tschüss. In der Technik, heute Nacht Markus Liebetanz, ihr Lieben, und morgen heißt unser Thema Stinkstiefel. Wer von euch ist ein Stinkstiefel? Wer kennt einen Stinkstiefel? Und wer von euch steht auf Stinkstiefel? Also ihr könnt uns erreichen ab 0 Uhr. Dann sind unsere Telefone geschaltet hier bei 1 Live. Und wir sind dann im Radio und im Fernsehen um Punkt 1 Uhr. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Bis morgen. Ciao.